Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 23 17 0. Wir in Bayern sind ein obrigkeitsehrendes Fußvolk. Ob der Obere jetzt der Ludwig oder der Franz Josef oder der Horst ist, ist wurscht. Wir loben und wir preisen ihn. Normalerweise ist es am Wochenende bei uns in der Roboterfabrik sehr ruhig. Die Angie staubt die Blechfiguren ab, besonders unseren Lieblingsroboter, den ein wenig zurückgebliebenen Robert. Diesmal aber kommt mir die Angie aufgeregt entgegen, die halbe Fabriktreppe hinauf. Du, der Seehofer ist schon wieder da. Nein, schon wieder? Denn seit der sogenannten Flüchtlingskrise ist unser oberster Ministerpräsident fast jeden Tag hier zu uns in die Roboterfabrik gekommen, nur nicht am Wochenende. Was macht denn der jetzt da unten bei den Roboter? Der ist in den Roboter Robert reingeklettert. Schau unter, da ist er drin, sagt die Angie. Ich sehe nichts. Ja, weil er drin ist. Wie lang schon? Zu lang, sagt die Angie. Wir klopfen den Roboter Robert auf die Schulter, auf den Rücken, auf den Kopf. Nichts rührt sich. Lebt er noch? Robert, Robertl. Kommt's aus dem Bauch vom Roboter Robert hinaus. Ist der Seehofer in dir drin? Freilich, sagt der Roboter Robert. Lebt er noch? Freilich, sagt der Roboter Robert. Der ist voll in VR versunken. In dem Brillenzirkus, fragt die Angie, wo es lauter künstliches Zeugs sixt. Ja, sagt der Roboter Robert, ich habe ihm einiges angeboten, aber er will immer wieder die virtuelle Flüchtlingsrealität sehen. Ich glaube, der geht heute nimmer aus mir hinaus. Der ist voll immersiviert. So gescheit habe ich unseren an sich immer ein bisschen depperten Roboter Robert noch nie erlebt. Immersiviert. Fast so gescheit wie die Angie. Ich glaube, da können wir jetzt ja schon Feierabend machen. Wenn die Merkel das wüsst, mei. Die weiß es, sagt die Angie, schließt hinter uns das Tor zu und ab in den Biergarten. Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.